Vorsicht, Gift. Eine falsche Vorstellung von Reinheit treibt auch radikale Impfgegner aus dem progressiven Bürgertum an, die manchmal nahezu religiös und sogar militant gegen Erkenntnisse der Wissenschaft vorgehen. Warum kritisieren sie nicht andere Bereiche der Medizin, sondern haben sich gerade das Impfen ausgesucht? Auch hier geht es um Schutz und um Reinheit. Wieder schrillen die Alarmglocken auf, weil etwas Fremdes und Unnatürliches in den Körper der Kinder gelangt und damit ihr Wohl auf dem Spiel zu stehen scheint. Tatsächlich ist es umgekehrt. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jährlich weltweit über 1,5 Millionen Kinder an Krankheiten, die man durch Impfungen verhindern könnte. Daher führt die WHO Zögerlichkeit beim Impfen, Vaccine Hesitancy, inzwischen als eine der weltweit 10 größten Gefahren für die Gesundheit an, neben Ebola, Denguefieber und massiver Luftverschmutzung. In Deutschland sind es zum Beispiel Masern, die immer noch zu Todesfällen führen. Würde man alle Kinder konsequent impfen, wären Masern hierzulande längst ausgerottet. Polio, die Kinderlähmung, die noch bis in die 50er Jahre viele Opfer forderte, tritt dank der Impfung weltweit kaum noch auf. An Pocken beispielsweise sind noch im 20. Jahrhundert schätzungsweise 300 Millionen Menschen gestorben. Diese Vireninfektion ist durch Pflichtimpfungen seit 40 Jahren vom Erdball verschwunden. Umgekehrt ist bisher kein Fall nachgewiesen, bei dem ein Kind durch eine Impfung gestorben ist. Entgegen jenen Impfmythen, die Eltern vom Gang zum Arzt abschrecken. In Deutschland halten immerhin etwa 10% der Einwohner Impfungen für gefährlich.